Es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Den König der Könige. Den Herrn der Herren. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Da bete ihn an in deinem Herzen. Er ist der König der Könige. Er ist das Lamm auf dem Thron. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er hat den Sieg. Er hat den Sieg. Er regiert. Er herrscht. Bet ihn an. Im Geist, dass Freude im Anflug ist. Dass Freude im Anflug ist. Ich habe eine riesige Menge von Engeln um das Gebäude herum gesehen. Die haben Siegesstandarten aufgepflanzt. Wo drauf steht, der König ist der Herr. Jesus ist König. Und das sind ausnahmslos Sieges- und Freudesengel. Ja? Und die drängen hier rein. Ja, die drängen hier rein. Die drängen hier rein, Ja? Und ich glaube, wir sollten eins tun heute Morgen, weil Jesus ist Sieger und die Salbung bricht das Joch. Ich sehe einige Menschen mit starken Sorgenbelastungen, mit Traumata und Ängsten. Ja? Und Gott will euch heute Morgen freisetzen, ja? Dass die Freude völlig sei, ja? Dass ihr genug Freude habt. Ja? Weil Sorgen können nicht ins Reich Gottes. Ängste können nicht in den Leib Christi. Traumata gehören geheilt. Ja? Also, wem betrifft das? Kommt vor. Jesus ist Sieger. Vertraut euch nur. Der Sieg in der Luft. Der Sieg in der Luft. Der Sieg in der Luft. Der Sieg in der Luft. Jesus ist Sieger. Jesus macht dich heute frei. Heute Morgen. 1. September 2024. Es liegt Freiheit in der Luft. Es liegt Freiheit in der Luft. Freude und Sieg. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger in meinem Leben. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger in meinem Leben. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger in meinem Leben. La la la la la la la la la la la la la la la la. Jesus ist Sieger. La la la la la la la la la la la la la la la. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Weißt du, Jesus hat mir gezeigt, dass Sorgen ein deutliches Erkennungszeichen ist. Weißt du, das ist so wie Lackmuspapier. Kennst du Lackmuspapier, ne? Du hältst es irgendwo rein und du weißt, das und das passiert damit. Und Sorgen ist ein Anzeiger oder ein Lackmuspapier dafür. Wie sage ich das meinem Volk? Dass die Seele in diesem Teilbereich, wo du dir Sorgen machst, noch auf dem Thron sitzt. Ja? Dass Jesus noch gar nicht ganz auf dem Thron sitzt. Ja? Ich lese mal was vor. An das Württemberger Volk oder an uns. Da schreibt einer: Wie ich schon erklärt, soll meine Person niemals ein Hindernis sein für die freie Entwicklung der Verhältnisse des Landes und dessen Wohlergehen. Geleitet von diesem Gedanken lege ich mit dem heutigen Tage die Krone nieder. Da kommen noch mehr. Bebenhausen, 30. November 1918. Da hat ein König abgedankt, weißt du? Und wenn du abdankst, was passiert als erstes? Du brauchst dir keine Gedanken mehr zu machen um das Land, ja, über das du geherrscht hast. Wenn deine Seele abdankt heute, und das hätte ich gern, dass wir das heute tun, dass die Seele abdankt, ja, damit sie Platz macht für einen, der größer ist. Ja. Und das wollen wir ja alle, weißt du. Manchmal ist es so zweigeteilt. Jesus herrscht in der Gemeinde, im Lobpreis und zu Hause herrscht wieder die Vernunft. Weil die Seele ist daran gewöhnt, alles zu regeln, ja, und die muss in Rente geschickt werden, ja, muss wirklich berentet werden, weil es ist gut, wenn Jesus regiert in dein Leben, in allen Bereichen, ja. Also, können wir uns da zusammen machen, zusammen ein Bekenntnis sprechen, ich nehme mich da mit rein. Wenn ihr mir nachsprecht: Vater, ich danke dir, Jesus, ich danke dir. Heiliger Geist, ich danke dir. Und ich gebe dir heute mein ganzes Leben ab. Meine ganzen Bereiche in meinem Leben. Alles, was mich betrifft. Ich trete heute zurück. Ich lege meine Krone nieder. Jesus, herrsche du. Amen. Ja, Amen. Und jetzt bitte ich euch vom Heilungsteam, vom pastoralen Team, dass wir für die Leute wirklich dienen. Auch wenn es persönliche Sachen sind, sagt das ganz kurz. Und dann werdet ihr freigesetzt, weil Sorgen gehören raus. Sorgen gehören raus, weißt du? Sei entschieden, Sorgen gehören raus. Wo ist das Heilungsteam? Kommt ihr mit rein? Von jedem Joch, Freiheit, Freiheit von jeder Belastung. Herr, ich danke dir, dass du das Joch zerbrochen hast, dass du den Sieg hast. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für Freiheit. Ich danke dir für Freiheit. Hoppala. Frei und los, frei und los, frei und los, frei und los, frei und los von jeder. Frei und los. Frei und los von jeder Sorge. Frei und los von jeder Sorge. Oh, oh, oh, oh. Ihr im Raum betet, bitte mit, streckt die Hände aus. Betet Jesus an. Sein Sieg ist sicher. Ich danke. Frei und los, frei und los, frei und los, frei und los, frei und los. Nimm es im Glauben. Nimm es im Glauben. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Da ist Freude. Da ist Freude. Da ist Freude. Au. Oh. Oh. Jesus bricht das Joch. Jesus bricht das Joch. Jesus bricht das Joch. Jesus bricht das Joch. Jesus bricht das Joch. Jesus bricht das Joch. Jesus bricht das Joch. Jesus bricht das Joch. Die Verletzungen werden geheilt, die ganzen Verletzungen werden geheilt, werden zu Schießen. Leicht und frei in dir. Alles wird leicht und frei in dir. so leicht und frei. Da kommt Sieg. Alte Wunden werden geschlossen. Dein Sieg ist da. Wer braucht noch Gebet? Dein Sieg ist da. Dein Sieg ist da, Jesus. Dein Sieg ist da. Dein Sieg ist da. Dein Sieg ist da, Jesus. Dein Sieg ist da. Dein Sieg ist da, Jesus. Dein Sieg ist da. Dein Sieg ist da, Jesus. Dein Sieg ist da. Dein Sieg. Ich danke dir, Vater, dass Sorgen fluchtartig den Raum verlassen, dass Traumata geheilt werden, dass dein Sieg offenbar wird, Herr. Ich danke dir für einen Neuanfang im Vertrauen mit dir, Herr. Ich danke dir für einen Neuanfang im Vertrauen mit dir, Herr. Ich danke dir, dass du durchbrichst in jedem einzelnen Leben, Herr. Dass dein Sieg offenbar wird in jedem einzelnen Leben, Herr. Ich danke dir für den Sieg, Herr. Herr, du hast die Not überwunden. Du hast den Teufel in die Schranken gewiesen, Herr. Sag mal, ich bin frei. Ich bin frei. Du bist frei. Weißt du bist frei. Ich bin frei. Oh. In dir. Ich bin frei. Ich bin frei. Und da kommt Freude. Ich bin frei. Weißt du, da kommt Freude. In dir. Wenn du dir keine Gedanken mehr machen musst, hast du jede Menge Zeit, dich zu freuen. Weißt du was? Du hast jede Menge Zeit, dich zu freuen. Du auch hast jede Menge Zeit, dich zu freuen. Vielleicht habt ihr es ja auch gelernt, man kann verlernen das Freuen. Weißt du, manchmal verlernen Menschen so einfache Sachen, sich zu freuen. Du kannst es auch so anstoßen, ja. Du kannst, sagen wir mal, geübt vor einer Weile, wenn du sagst, haha, hihi, hoho, weißt du, einfach haha, hihi, hoho, haha, hihi, hoho. Also, das ist 6-mal ein H und 2-mal ein A, 2-mal ein O, 2-mal ein I. Das ist wirklich äußerst simpel, weißt du. Und vor seinem Thron ist Freude die Fülle, weißt du. Vor seinem Thron ist Freude die Fülle. Und du brauchst nur Haha, Hihi, Ho. Sag mal zu deinem Nachbarn. Ha, ha, ha, ha. Du kannst auch dreimal ha, ha, ha, ha machen, ja? Ha, ha, ha, ha, ha, hi, hi, ho. Also Variationen sind möglich, sind nicht verboten, ja? Variationen sind möglich. Und der Fluss ist frei. Der Fluss ist frei. Können wir nochmal das ist Flusslied singen? Irgendein Flusslied. Weiß nicht. Hast du kein Flusslied? Ja. Film mir ab, war glaube ich gut. Das klingt gut. Weiß ich sogar, was das bedeutet. Lass dich richtig abfüllen jetzt. Jetzt ist Gelegenheit zum Vollwerden, ja? Vollwerden, ja, der Fluss ist da. Hi, hey, hey, hey. Und jetzt bist du von Sorgen befreit, von Ängsten befreit. Und jetzt kannst du schwimmen, tauchen, planschen. Puh, puh, wie es dir gut tut. Fill me up, Lord, fill me up, Lord, I'm thirsty for you. Fill me up, Lord, fill me up, Lord, till I overflow. Fill me up, Lord, fill me up, Lord, I'm thirsty for you. Fill me up, Lord, fill me up, Lord, till I overflow. Herr, erfüll mich, ich bin durstig nach dir. Herr, erfüll mich, bis ich überfließ. Erfüll mich, ich bin durstig nach dir. Erfüll mich, bis ich überfließ. Herr, ich freu mich, Herr, ich freu mich, Herr, ich freu mich in dir. Denn die Freude am Herrn, sie ist meine Kraft. Herr, ich freu mich, Herr, ich freu mich, Herr, ich freu mich in dir. Denn die Freude Sache noch, ein, zwei Minuten, ich würde ganz gerne noch für die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen beten. weil ich glaube, das ist wichtig. Ja? Gott weiß, was da passieren soll. Wir setzen einfach Gottes Willen über den beiden Ländern frei. Wie im Himmel, so auf Erden. Ja? Wie im Himmel, so auf Erden. Bete dir mit. Vater, ich danke dir für die Landtagswahlen heute in Thüringen und Sachsen, Herr. Und wir beten und bitten und treten in den Riss, Herr. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Amen. So, ihr dürft lachend auf die Plätze gehen. Also wir sind immer noch im Fluss, das heißt, ihr dürft weiter den Mundwinkel nach oben haben. Ihr müsst jetzt nicht den Mundwinkel nach unten senken, genau. Ja, sag mal noch zu deinem Nachbar, schön, dass du da bist, ich freue mich. Genau. Ja, ich habe den Heiligen Geist gefragt, was ist denn heute so dran? Und ich habe so das Thema bekommen, in die Ruhe gehen und aus der Ruhe heraus leben. Weil, ja, ich stelle immer wieder fest, in dieser Welt ist so viel Hektik, ist so viel Stress. Und alles geht immer schneller und schneller und schneller und schneller. Ja, früher hat man noch Brieftauben irgendwo hingeschickt. Ja, Mose hat noch eine Taube irgendwo hingeschickt. Heutzutage geht alles per E-Mail ratzfatz. In den sozialen Medien kriegst du mit, wenn auf der anderen Seite von der Welt irgendwas passiert, kriegst du in Sekundenbruchteilen mit. Ja, so eine Brieftaube hätte damals, wenn sie überhaupt angekommen wäre, ja, hätte damals wahrscheinlich Wochen gebraucht. Ja, dazwischen kam noch die Deutsche Post nach der Brieftaube und da hat's auch noch ein bisschen länger gebraucht. Aber heutzutage mit E-Mail und mit dem Ganzen, es geht immer alles schneller. Wir haben eine Informationsflut, die man verarbeiten muss. Und wir persönlich, ja, müssen uns entscheiden. Gehen wir mit diesem Stress, mit dieser Hektik, gehen wir da mit oder setzen wir auch mal einen Punkt und sagen Stopp. Ja, Stopp. Weil, ja, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das aus deinem Umfeld, vielleicht kennst du es auch von dir selber, ja, wenn du sagst, boah, ich habe keine Zeit, ich bin in Eile, boah, ist es heute wieder stressig gewesen oder ich muss mich beeilen, um rechtzeitig das oder das zu tun oder wenn ich jetzt nicht zuschlage oder wenn ich das jetzt nicht mache, ja, dann funktioniert's nicht mehr oder wenn ich das jetzt nicht sofort mache, dann bricht die Welt zusammen, ja. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also ich oute mich, ich habe solche Gedanken ab und zu noch, ich bessere mich ja auch, ja, ich bin auch im Prozess und Gott hat mir einfach gezeigt, Christian, mehr in die Ruhe rein. Ja. Du musst dich nicht treiben lassen, sondern du bist derjenige, der letztendlich sagt, wo es lang geht. Ja. Du solltest der Kopf sein und nicht der Schwanz. Und da möchte ich heute einfach mit euch ein bisschen abtauchen, weil ich glaube, Gott kennt keine Hektik und Gott kennt auch keinen Stress. Also ja, wenn die ganzen Christen zu Gott kommen und wieder beten und sagen, oh Herr, tu doch das und mach doch das. Und Gott sagt, oh, da muss ich hier, da muss ich da und das ist vielleicht noch wichtiger und wenn ich das jetzt nicht mache. Nein, bei Gott ist es nicht so. Gott kennt keinen Stress, Gott ist über der Zeit und Gott ist über allen Dingen. Und das sehen wir, wenn wir uns Jesus auch angucken. Wenn wir uns das... Thema zum Beispiel bei Jesus angucken. Jesus mit Lazarus. Genau. Ja, er hätte sollen vielleicht auch ins Lazarett, aber genau. Wenn wir uns die Geschichte mal angucken, und die möchte ich einfach mit euch so mal ein bisschen durchgehen, die fängt an, Johannes 11. Ich überspringe dann immer so ein bisschen, aber ich starte einfach mal bei Johannes 11, Vers 3. Ja, da hieß es, da ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztendlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Erst danach sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Jesus hat die Botschaft bekommen, Lazarus ist schwer krank. Ja, und er wusste, wow, da passiert jetzt irgendwas. Die Schwestern wussten auch schon, boah, der ist so krank, der macht es wahrscheinlich nicht mehr lang. Und was macht Jesus? Er wartete 2 Tage. 2 Tage mit Absicht, ja, absichtlich. Absichtlich wartete er noch 2 Tage. Ist ja allerhand, oder? Also, na, kennt ihr das? Ihr habt das für euch gerade das größte Problem und für die 2 Schwestern und für Lazarus war das eine, also das war eine, na, das war eine richtige Mauer letztendlich, weil es ging nicht mehr weiter. Sie wussten nicht mehr weiter. Und was macht Jesus? Er wartet einfach mal 2 Tage lang noch. Wenn ihr, kennt ihr das, wenn ihr so ein richtiges Problem habt und sagt, Jesus, jetzt greif doch endlich mal ein, ja? Jetzt mach doch endlich mal. Wir müssen doch jetzt irgendwas tun, ne? Du siehst doch, das ist erdrückend, das ist, so geht's nicht mehr weiter, ne? Wenn wir jetzt nicht irgendwie mal eingreifen, Herr, dann wie soll das weitergehen? Dann passiert irgendwas Schlimmes. Kennt ihr das aus eurem Leben? Ja? Aber bei Jesus ist es anders. Bei Jesus tickt die Zeit anders. Jesus steht über den Dingen letztendlich. Jesus steht über dem Tod sogar. Ja, wir denken immer, es ist jetzt ein Notfall und jetzt muss es agieren. Ja, wir schmeißen irgendwas in den Automaten rein, na, da kommt was raus. Wir gehen zu Gott und jetzt muss irgendwie sofort was passieren. Und zwar sofort. Es ist nicht so, versteht mich nicht falsch, dass Gott nicht Dinge sofort verändern kann. Und er macht es auch. Er verändert auch Dinge auch sofort mal. Aber ab und zu braucht es auch mal eine gewisse Zeit. Und wir sind nicht Gott, aber wir sollten den Blick haben, den auch Gott hat. Gott steht über den Dingen. Wir sind mit Jesus hochversetzt an himmlische Orte. Wir sind nicht mehr in der Welt, wo wir uns alles bieten lassen müssen, gefallen lassen müssen und uns vom Teufel letztendlich tyrannisieren lassen sollen, sondern wir stehen eine Ebene höher. Aber eine Ebene höher heißt auch, du musst nicht sofort genau agieren, wie es jetzt die Welt möchte, wie du es dir vielleicht denkst, sondern es ist immer geführt vom Heiligen Geist. Das ist die richtige Herangehensweise. Und auch Jesus sagt hier, er liebt die 2 Schwestern, er liebt die Martha, er liebt die Maria und er liebt Lazarus. Ja, und trotzdem hat er sich führen lassen vom Heiligen Geist, um die Herrlichkeit noch größer letztendlich zeigen zu können. Versteht ihr? Manchmal benutzt Gott, ich sage jetzt nicht, dass Gott Krankheit schickt, oder Mangel schickt oder irgendwas oder Leid schickt. Aber manchmal benutzt Gott einfach Dinge in dieser Welt, um dich noch höher zu heben, um die Herrlichkeit in deinem Leben noch größer zu zeigen, damit letztendlich dein Umfeld sieht, wow, da ist Gott am Wirken. Da ist Gott am Wirken. Versteht ihr? Gott hat auch in meinem Leben, er hat mich auch er hat auch Dinge benutzt, die ganz sicherlich nicht von ihm sind, aber er hat sie benutzt für mein Umfeld, für das, dass ich jetzt hier stehen kann. Ja, ich hatte Krebs im 4. Stadium. Die Ärzte haben gesagt, 6 Monate zu leben, und Gott hat mich geheilt. Er hat mich geheilt, um was zu tun, um es euch weiterzugeben, um euch ermutigen zu können, um mein Umfeld ermutigen zu können und sagen, es ist nicht Schluss, wenn die Welt sagt, dass es Schluss ist. Da gibt es was Höheres, da gibt es eine höhere Sphäre, ja? Und deswegen dürfen wir nicht immer in das Weltliche zurückfallen und zu denken, wow, jetzt ist es aus, oh, jetzt geht's nicht mehr weiter, sondern wir dürfen unsere Zeltpflöcke weit stecken, wir dürfen unsere Sicht nach vorne strecken, weil Jesus hat ganz klar gesagt, wir sind in ihm Sieger. Wir haben die Welt überwunden durch unseren Glauben, durch den Glauben an ihn, durch das Wort Gottes, an dem wir es glauben, an dem wir es festhalten, haben wir die Welt überwunden. Jesus hat den Sieg. Auch wenn es für uns mal schwer ist, für unsere Seele auch mal schwer ist, aber er hat den Sieg. Und da dürfen wir einfach weiter reingehen. Wenn wir dann weitergehen im Text, da heißt es, doch seine Jünger wandten ein. Rabbi, vor kurzem haben die Leute in Judäa versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dorthin? Ja. Auch die Jünger, na, kennt ihr das? Kommt gleich so, wenn du dich in die geistliche Atmosphäre gibst, wenn du dann sagst, okay, jetzt lassen wir uns leiten vom Heiligen Geist, kommt gleich von der Welt. Aber das kann doch gar nicht funktionieren. Aber pass doch auf, ne, wenn du das und das tust, ne, dann hast du doch schon, was weiß ich, x-tausendmal gelesen, dann passiert das oder das, irgendwas Schlimmes. Ja, und so ist hier auch der Einwurf aus weltlicher Sicht, aber wenn du jetzt dorthin gehst, wirst du doch gesteinigt. Lass uns doch lieber nicht dahin gehen. Lass uns doch lieber nicht dahin gehen. So ist es bei dir auch in deinem Leben oft wahrscheinlich oder bei mir ist es auf jeden Fall öfters gewesen, ja, wo ich dann den Entschluss gefasst habe und ich mache es jetzt trotzdem, weil es das Wort Gottes sagt. Kommt gleich aber. Na, wenn du das und das jetzt machst, ne, dann passiert, dann wird es einfach nicht funktionieren. Aber ich sag dir, wenn du dich auf das Wort Gottes verlässt, wird es immer funktionieren, weil das Wort Gottes höher ist, weil das Wort Gottes drüber ist, weil das Wort Gottes, Gott kann einfach nicht lügen. Und wenn du mit in diesem Glauben reingehst und sagst, ja, es funktioniert, dann wirst du einfach auch mit einem positiven Ergebnis rausgehen, weil anders geht es nicht, weil sonst wäre das Wort nicht wahr. Und ich möchte dich einfach ermutigen und mich selber auch ermutigen, noch kühner zu sein, einfach kühn das Wort Gottes zu sprechen und das Wort Gottes aber auch zu leben und einfach mutiger zu sein. Einfach diesen Mut zu fassen und zu sagen, okay, ich setze wirklich alles auf diese Karte Jesus. Ich setze wirklich alles auf das Wort Gottes, weil dann werde ich Erfolg haben, weil dann wird es ja in meinem Leben wirken. Es geht dann weiter. Weiter unten heißt es dann in der Bibel, deshalb sagte Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben, doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin, denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Ja, Jesus sagt ganz klar, und jetzt sind wir an dem Punkt, ja, wo es eigentlich kein Zurück gibt. Entschuldigung, der ist tot, ja, wenn wir ankommen werden, der ist einfach mausetot, ja, aber jetzt werdet ihr sehen, wenn ihr glaubt, welche Herrlichkeit damit freigesetzt wird. Was dieser Glauben, diese Währung, letztendlich diese himmlische Währung, was die ausmacht, die wird, egal was du auf dieser Welt begegnest, es wird die Situationen verändern, es wird Atmosphären verändern, es gibt kein Unmöglich. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und Jesus sagt dir ganz klar, ihr werdet sehen, was Glaube einfach heißt, was ihr mit eurem Glaube überhaupt ausrichten könnt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich etwas kleinlaut geworden, wo ich das so vorbereitet habe, wo ich gesagt habe, wie oft in meinem Leben bin ich zurückgetreten vor irgendwas, wo ich gesagt habe, ja, okay, vielleicht mache ich es dann doch nicht, ja, bleib doch da, vernünftiger. Nein, vernünftig ist, auf das Wort Gottes zu vertrauen. Vernünftig ist, ihm zu glauben. Das ist vernünftig. Ja, wir sollten keine Angst haben, uns keine Sorgen machen, wie wir es auch vorher hatten. Das sollten wir einfach über Bord werfen. Das hat nichts mit uns zu tun. Wir haben Gott hinter uns. Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Gut, dann kam noch mein kleiner Einwand, wenn wir weiterlesen. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Sagt er so. Ich weiß jetzt nicht, ob er es ironisch gemeint hat oder nicht. Ich kann es nicht rauslesen. Ich will jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren in dieses ganze Thema. Ich will auch Thomas nicht zu nahe treten jetzt hier. Ja, aber auch da wieder ganz ehrlich, wenn du es für dich siehst, ja, also eins muss man ihm ja zugute halten. Er hat nicht gesagt, ich gehe nicht mit, sondern er hat gesagt, okay, ich folge dir nach, auch wenn ich sterbe. Also er hat wirklich zu ihm gehalten. Also es ist wirklich, na, also man kann jetzt nicht sagen, er hat gar nicht geglaubt, sondern er hat gesagt, okay, Jesus, egal wo du hingehst, ich gehe mit. Ich gehe mit. Aber der Blickwinkel, zumindest was mir so aufgefallen ist, haben wir auch öfters mal. Wir sehen das Schlechte erstmal. Wir sehen nicht, okay, ja, Jesus hat gesagt, wir gehen dahin. Das Wort sagt, ja, ich bin ein Sieger und deswegen gehe ich jetzt vorwärts und deswegen, egal was kommt, ist doch mir egal, ne? Ich gehe vorwärts, weil ich bin ein Sieger. Ja? Das sollte unsere Einstellung sein. Aber kommt nicht doch ab und zu noch, ja, egal und auch wenn es nicht funktioniert, ich versuche es jetzt trotzdem mal und ja, dann geht's halt schief. Also, wisst ihr, diese schlechten Gedanken teilweise noch. Ja, die war es jetzt hier auch Thomas gesagt, ja, dann sterbe ich halt, okay, ja, dann gehe ich halt dahin. Nein, wir brauchen auch positive Gedanken in dem, was wir tun. Glauben heißt, wir gehen diesen Weg, was das Wort Gottes sagt und wir erwarten das Gute, ja, wir erwarten das Gute. Wenn du in den Gottesdienst kommst und sagst, ja, jetzt lasse ich halt mal für mich beten, wird schon irgendwie und wenn es nicht geht, dann ist es auch nicht so schlimm, aber ich war mal zumindest hier. Nein, wenn du hier reinkommst, dann erwarte das Gute, dann erwarte Begegnung mit Jesus, dann erwarte eine Lebensveränderung in deinem Leben. Wenn Leute für dich beten, wenn hier für dich gebetet wird, erwarte, dass es sich umdreht, dass es sich shiftet. Erwarte es, hab diese Erwartungshaltung und geh nicht ein, oh, jetzt versuche ich es halt mal und ja, musst ja nicht gleich sterben wie Thomas hier, aber trotzdem, hab diese Erwartungshaltung, diese positive Erwartungshaltung. Wenn du ins Gebet gehst, ja, und betest, hab die Erwartungshaltung, dass was geschiftet wurde, auch wenn du es vielleicht nicht gleich siehst. Aber hab diese Erwartung, diese positive Erwartung, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkehrt, sondern dass es tut, woraus es ausgesendet wurde. Gut, gehen wir weiter im Text. Als sie dann in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Also der war echt tot. Ja. Martha sagt, also dann weiter unten heißt es, Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Also auch da ist eine gewisse Erwartungshaltung da. Ja, irgendwann wird er auferstehen. Aber wenn du da gewesen wärst, Jesus, dann wäre er jetzt nicht tot. Ja, Jesus, wenn du gleich eingegriffen hättest in meinem Leben, ja, dann wäre die Situation jetzt ganz anders und so weiter. Kennt ihr das von deinem persönlichen Leben? Wenn du da jetzt eingreifen würdest, dann hätte sich jetzt alles verändert, ja, und es wäre alles super toll und so weiter und so fort. Aber es gibt was Höheres, ja. Es gibt was Höheres. Ich meine, der war jetzt 4 Tage tot. Martha noch, ja, komm, passt schon, ja. Irgendwann wird er schon wieder auferstehen, ist alles gut. Auch da fehlt so eine gewisse Erwartungshaltung, ja. Sie haben Jesus nicht zugetraut, dass er jetzt hingeht und Lazarus von den Toten auferweckt. Haben sie ihm einfach nicht zugetraut. Und meine Ermutigung an uns alle hier und auch am Livestream. Ja, du kannst Jesus nicht zu viel zumuten. Jesus ist größer, Jesus ist stärker als alle deine Situationen. Und ich habe einfach den Eindruck heute, dass du vielleicht an einem Punkt bist, auch am Livestream ganz besonders, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter in meinem Leben. Ich sag dir, für Jesus ist nichts zu groß. Für Jesus ist auch nichts zu spät, wenn du denkst, oh, Jesus hätte müssen schon vor 5 Jahren eingreifen. Egal, bei Jesus gibt es kein zu spät. Es gibt kein zu spät bei ihm, ja? Und deswegen möchte ich dich einfach heute ermutigen, wenn du heute in einer Situation hier bist, wo du sagst, boah, in meinem Leben, da ist alles drunter und drüber oder das und das passiert und ich weiß gar nicht mehr, wie es passieren soll. Ich gebe dir heute die Zusage, Jesus weiß es, Jesus weiß es. Geb es ihm ab, geb es ihm hin, ja? Lass keine Ängste mehr zu, schmeiß die Ängste weg, schmeiß die Sorgen weg und sag, Jesus, übernimm du in meinem Leben, so wie wir es vorher gesprochen haben, wie es der Andreas gesagt hat, auch am Livestream, ja, und du wirst merken, wie Leben in die Situation reinkommt. Halleluja. Genau, weil dann hieß es, dann rief Jesus laut, Lazarus, komm heraus. Ja, und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, fordert Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen. Und so ist es auch bei dir und das habe ich wirklich heute für dich vom Heiligen Geist gerade so stark. Ja, Jesus wird reinsprechen in diese Situation, wenn du es ihm übergibst. Und du wirst sehen, wie Leben wieder reinkommt. Ja, wie Leben reinkommt. Wie dieses Leben, dieses Auferstehungsleben in Lazarus reingekommen ist, so wird diese Situation, also wird dieses Auferstehungsleben auch in deine Situation reinkommen. Sei es körperlich, sei es finanziell, sei es in Beziehungen oder in was auch immer. Aber es wird Leben reinkommen. Halleluja. Es wird Leben reinkommen. Das habe ich gerade. Nimm's für dich einfach. Nimm's wirklich für dich. Ja, wenn wir uns das Ganze so angucken, dann kann man auch in so einer Situation schon mal in Stress und Hektik verfallen. Und es ist auch, sage ich mal, für die menschliche Seele ganz normal, in solchen Ausnahmesituationen oder wenn Herausforderungen kommen, mal in Stress und Hektik zu verfallen. Aber es ist nicht für die Kinder Gottes gedacht. Stress, Hektik, Angst und Sorgen sollte eigentlich ein Fremdwort sein für die Kinder Gottes. Ja? Und da, wie gesagt, bin ich ganz ehrlich, habe ich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und ich möchte uns aber da einladen, jetzt mal anzugucken, wie sieht es denn Gott? Ja? Wie sieht es denn Gott? In 1. Mose 2:2-3 heißt es, und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Gott hat Himmel und Erde erschaffen und am 7. Tag hat er was gemacht? Er ging in die Ruhe ein. Ja. Gott ruht von seinen Werken und er ruht auch heute noch von seinen Werken. Bloß wir denken immer mal wieder hier auf dieser Welt, in unserem kleinen Universumchen, sage ich jetzt einfach mal, wir müssen so viel selber machen und so in Hektik verfallen, weil sonst die Welt zusammenbricht und das ganze Universum und Gott auch noch zusammen, ja, weil alles zusammenbricht dann. Aber es ist nicht so. Ja, es ist nicht so. Bloß weil bei uns mal eine kleine Herausforderung kommt oder weil irgendwas ist, bricht nicht gleich die ganze Welt zusammen und Gott bricht deswegen auch nicht zusammen, wegen unserer kleinen Herausforderung. Versteht ihr? Und deswegen einfach mal die Ermutigung, den Blick eins höher zu heben. Wie sieht denn Gott die Situation? Was macht denn Gott in dieser Situation? Was sagt denn sein Wort in dieser Situation? Versteht ihr? Und das ist letztendlich auch in die Ruhe eingehen. Alles selber zu tun, Ängste zu haben, Sorgen zu haben, ist nicht in die Ruhe Gottes eingehen. Das ist genau das Gegenteil. Das ist Stress machen, sich selber. Aber Gott sagt ganz klar in seinem Wort, komm doch einfach zu mir. Ich hab's doch vollbracht. Jesus hat's doch am Kreuz vollbracht. Ich hab doch alles gemacht. Was rackerst du dich ab? Was rackerst du dich ab? Komm einfach zu mir. Es ist eigentlich so einfach und doch ist es für unsere Seele oft so schwierig. Warum? Weil wir Erfahrungen haben, auch vielleicht aus unserer Kindheit heraus schon, wenn wir das oder das nicht tun, ja, dann passiert nichts. Aber ganz ehrlich, ich möchte es wirklich euch ein bisschen herausprovozieren. Versucht es doch einfach mal und setzt es auf die Karte Jesus. Ja, setzt einfach mal wirklich in der nächsten Situation, wenn eine Herausforderung kommt und so weiter, setzt alles mal auf die Karte Jesus und geht zu ihm. Werft die Sorgen ab, werft die Ängste ab und sagt, Jesus, okay, jetzt bin ich an dieser Situation. Jesus, ich weiß nicht mehr weiter, wie es gehen soll. Oder ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, ich möchte mich jetzt aber auch nicht abrackern die ganze Zeit, weil dein Wort sagt, schmeißt alle Sorgen auf mich. Heißt es in deinem Wort. Deswegen setze ich jetzt alles auf die Karte, auf deine Karte, auf dich. Ich vertraue deinem Wort und ich sag, ja, und ich spreche das Wort Gottes über der Situation aus, dass diese Situation sich ändern muss, dass ich als Sieger aus dieser Situation herausgehe und dass ich sogar noch, ja, mehr zurückbekomme, als dass ich irgendwie jetzt vielleicht in dem Moment verloren habe. Ja. Setz wirklich mal das auf deine Karte. Ich möchte dich da wirklich herausfordern. Mach es in deinem Alltag. Versuche es vielleicht bei kleinen Sachen zuerst und geh immer höher und höher und höher. Ja? Oder wenn du schon einen gewissen Stand hast, dann geh weiter da drin. Es ist wirklich so wichtig, dass wir in die Ruhe reinkommen. Der Zeitgeist dieser Welt versucht dich ständig abzulenken, ständig in Hektik zu halten, ständig unter Strom zu halten, ständig du musst hier, du musst das, du musst jenes. Nein, das Einzige, was du musst, ist in seiner Ruhe zu ruhen. Das ist es, was er für dich vorgesehen hat. Weil aus dieser Ruhe heraus kannst du letztendlich wieder deine Position einnehmen. Aus dieser Ruhe heraus hörst du den Heiligen Geist, was er dir sagt. Aus dieser Ruhe heraus siehst du den Vater, was er tut, was Jesus schon gesagt hat. Na, ich sehe das oder ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Wie kannst du denn, wenn du den ganzen Tag unter Strom bist, noch sehen, was Jesus von dir möchte, was der Heilige Geist von dir will? Es geht nicht. Es geht nicht, aber der Teufel legt alles dran, dich da drin zu halten, damit du ja nicht siehst, damit du ja keine Ebene höher gehst. Weil wenn du eine Ebene höher gehst, was heißt es dann? Dann wirst du herrschen in deinem Leben. Dann wirst du herrschen über Umstände. Dann wirst du herrschen. Versteht ihr? Und deswegen ist es so wichtig, in diese Ruhe reinzugehen. In Hebräer 4, 9 bis 11 heißt es, es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes. Denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von seiner ruht. Wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Oder in der anderen Übersetzung heißt es, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen eigenen. Wir sollen alles dran setzen, in diese Ruhe reinzukommen. Und ich glaube einfach, es ist so, so, so wichtig, gerade in dieser Zeit, na, wenn du die Nachrichten aufschlägst, wenn du hörst, da ist Krieg, dort ist Krieg, dort ist, keine Ahnung, Arbeitslosigkeit, dort macht wieder Insolvenz und so weiter und so fort. Das ist alles Unruhe. Und wenn du das in deine Seele reinlässt, dann ist deine Seele komplett unruhig. Du findest diesen Frieden, ja, den Gott für dich vorbereitet hat, der geht dadurch verloren. Deswegen, wirklich, alle Sorgen auf ihn, alle Ängste auf ihn, rein in diese Ruhe. Und das heißt jetzt auch nicht, dass du jetzt nur noch auf der Couch liegst und denkst, okay, jetzt bin ich in seiner Ruhe und das war's und da verbringe ich mein restliches Leben. Nein, das heißt es nicht. Aber du agierst nicht mehr aus deinen Werken, sondern du agierst aus seinen Werken. Er leitet dich an, er führt dich. Und du wirst sehen, wie ein Bereich nach dem anderen von Sieg zu Sieg und Erfolg zu Erfolg gehen wird. Egal was. Und auch wenn es Beziehungen sind. Ja, wenn du den ganzen Tag zu Hause hektisch, gestresst und so weiter bist, deine Frau bedankt sich oder dein Mann? Ja, wenn du ständig auf 180 bist, du darfst, ja, ein kleiner Pieks und du flippst schon wieder aus, weil du einfach seelisch so an der Kante bist. Ich sag dir, deine Beziehung ist nicht mehr gesund. in deiner Arbeit wird es nicht mehr gesund sein. Für deinen Körper ist es nicht gesund. Deswegen möchte Gott für dich und für mich, dass wir in seine Ruhe reingehen, auf ihn vertrauen, aus seiner Ruhe heraus letztendlich wieder agieren und leben und die Atmosphäre verändern, das Arbeitsumfeld verändern, ja, deine Familie verändern. Ja, wenn einer da ist, ja, ich bin Christ und ja, jeden Sonntag gehe ich in den Gottesdienst, aber die ganze Woche auf 280 ist, seine Familie anschreit, seine Kinder anschreit, es ist kein Vorbild. Keine Vorwürfe jetzt, ja, in irgendeiner Weise. Ich denke, es kann hat jeder schon erlebt, dass er mal seelisch auf 180 ist und dann einfach, ja, aber Gott möchte, dass wir in die Ruhe reingehen. Dass wir aus seiner Liebe, seine Liebe letztendlich fließen lassen in unsere Umgebung hinein. Und ihr werdet sehen, wie das Ganze Frucht trägt. Genau, wenn wir in seine Ruhe reingelangt sind oder reingekommen sind, heißt es noch in Hebräer 4, Vers 16, er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Mit anderen Worten, er ist immer für dich da. Er ist immer für dich da. Geh einfach in seine Ruhe ein. Seine Barmherzigkeit ist da, seine Gnade ist da. Immer wenn wir Hilfe brauchen, ist er für uns da. Wir können uns auf ihn vertrauen. Versteht ihr? Und das ist so, wow. Wir haben ja gerade immer diesen Fluss, ja, diesen Fluss schon ein paar Wochen jetzt. Und einmal bei diesem Fluss, wo habe ich so richtig erlebt, wie Jesus vor mir gestanden ist. Und das hatte ich so noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese tiefe Liebe von Herz zu Herz, wo er einfach vor mir gestanden ist und hat gesagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich habe gesagt, Jesus, eigentlich ist mir so bewusst geworden, du kannst mich gar nicht lieben. Ich bin nicht gut aus mir heraus. Das geht eigentlich gar nicht. Und der Herr hat gesagt, ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Egal was, ich liebe dich. Weißt du, und das sagt er auch zu dir heute Morgen. Ich liebe dich so, so, so sehr. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich lasse dich niemals fallen. Ich lasse dich niemals los. Du bist du bist mein Geliebter, meine Geliebte. Ich passe auf dich auf. Vertrau mir einfach nur. Vertrau mir einfach nur. Lass dich einfach reinfallen in meine Liebe. Lass dich einfach reinfallen in diesen Fluss. Auch im Livestream habe ich einfach gerade den Eindruck, das sind einfach zwei Personen, die diese Liebe einfach haben möchten, die sich danach sehnen. Und ich setze es jetzt einfach frei und ich danke dir, Herr Jesus, dass du ihnen jetzt wirklich begegnest mit deiner Liebe, dass du sie touchst, so sehr, wie du sie noch nie getouched hast, dass sie es einfach spüren dürfen, ja, dass sie einfach, ja, geliebt sind, ja. Und du hattest schwer, eine Frau habe ich jetzt gerade bildlich, du hattest auch eine schwere Kindheit, auch Vergewaltigung und alles, und ich danke dir jetzt, Herr Jesus, dass du sie jetzt gerade berührst im Namen Jesus, und ich danke dir, dass du sie auffischst mit deiner Liebe. Jedes Traumata muss jetzt auch weichen aus ihrer Seele im Namen Jesus, und ich danke dir Herr, ja, dass da jetzt was Neues entsteht, Neues aufwächst. Ich sehe einfach, wie was Neues aufwächst, was Herrliches aufwächst in deinem Leben. Und ich darf dir einfach weitergeben, eine Frau, ich würde sagen 55, 60 rum, ich darf dir einfach weitergeben, deine Zeit ist noch lange nicht vorbei, sondern sie fängt jetzt erst an, und zwar mit Jesus, und du wirst es merken, und du darfst gerne schreiben an wunder@glorylife.de, wenn es dich jetzt betroffen hat da, gib gerne Feedback, aber ich habe so stark den Eindruck gehabt, genau. Jesus sagte, bevor er am Kreuz starb, es ist vollbracht. Und wir dürfen uns da wirklich reinlegen in dieses vollbrachte Werk. Ja, wir dürfen uns da, einfach wirklich, ich sag sprichwörtlich, wirklich reinlegen. So, ja, wie soll ich es denn ausdrücken? Mir fehlen die Worte. Es ist Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also vor ein paar Jahren war es einfach bei mir, ich habe mich abgerackert, ich habe getan, ich habe gemacht und so weiter und so fort. Und es war alles so schwer und ich dachte, wenn ich jetzt so weitermache, dann bin ich beim Burnout angelangt und ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, täglich sich wirklich bewusst reinzulegen in diesen Strom der Liebe. Täglich, wir hatten ja so eine Challenge, jeden Tag mal, am besten in der Früh, aber je nachdem, wie es passt, einfach Zeit mit Gott zu verbringen, diese Ruhe reinzukommen, um voll getankt zu werden, um letztendlich auch gezeigt zu bekommen, was ist denn so dran, ja, um auch letztendlich gefüllt zu werden. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der es noch nicht gemacht hat, macht es einfach. Geht da wirklich rein, täglich. Und nicht, ja, einmal ist gut. Wenn du es mehrmals machen kannst, noch viel, viel, viel besser. Der Teufel versucht immer weiß zu machen, na, wenn du jetzt da 10 Minuten investierst, na, die fehlen dir dann irgendwann. Quatsch. Die 10 Minuten, die kriegst du 100-fach wieder zurück. Es geht alles schneller und besser, wenn du es tust, ja. Versuch es einfach mal. Und leg dich wirklich in diesen Strom rein. Ich glaube jetzt gerade, ja, wir hatten es ja in den letzten Wochen, wie der Strom fließt, wie er immer noch fließt. Wir brauchen diesen Strom. Gott möchte diesen Strom direkt, ja, der vom Thron kommt, möchte er für uns, aber auch, dass er weiterfließt, ja, und wir können es nur weiterfließen lassen in unsere Umgebung hinein, wenn wir aus dieser Ruhe heraus agieren, wenn wir aus dieser Hektik heraus agieren, machen wir den Strom einen Cut rein, ja, das ist wie, wenn du einen Wasserschlauch nimmst und den einfach zudrückst, dann kommt kein Wasser mehr, und so ist es, wenn du Ängste, Nöte, Sorgen und so weiter zulässt, dann machst du wie so einen Cut rein, und das muss einfach raus, und deswegen einfach die Ermutigung, lass dich da reintreiben. Lass dich da reintreiben. Jeden Tag neu. Einfach treiben lassen. In seinen Werken. Jesus war es so wichtig. Ja, er hat so oft gesagt, sorgt euch um nichts. Matthäus 6, Vers 34 heißt es zum Beispiel, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Philipper 4, Vers 6, macht euch keine Sorgen. Und so weiter und so fort. Ihm ist es wichtig, so wichtig, dass wir keine Ängste und keine Sorgen in unserem Leben zulassen, weil es unnötig ist eigentlich. Es ist eigentlich unnötig. Ja? Ich weiß, es ist nicht einfach oder nicht immer so einfach, wenn du in der Situation steckst, keine Ängste und keine Sorgen zu machen. Aber ich habe für mich gesagt und ich übe das jeden Tag aufs Neue übe ich es. Wenn Ängste und Sorgen kommen wollen, na, entscheide ich mich wieder neu und sag, nein, das hat bei mir nichts zu suchen. Jesus, es ist mir egal wie oder was. Ich weiß, dass in deinem Wort drin steht, es wird gut ausgehen. Und deswegen setze ich jetzt alles wieder neu auf die Karte. Jesus, neu auf dein Wort. Und ich gehe einfach wieder voran. Und ich gehe weiter. Und ich gehe weiter. Und das Komische oder das, was heißt das Komische? Das Coole ist, es shiftet sich wieder die Situation. Es shiftet sich, ja, es shiftet sich. Ich erlebe das im Job immer wieder, ja, wo ich denke, oh, wenn das so weitergeht, das wird nichts. Das wird einfach nichts, ja. Und dann denke ich mir wieder, okay, falsche Gedanken, ja, kam schon wieder der Thomas, ja, dann muss ich halt sterben. nicht krass, aber dann geht's halt den Bach runter, ja, und dann wird's halt wieder nichts, ja. Nein, verkehrte Gedanken, eine neue Entscheidung und sagen, Herr Jesus, in deinem Wort steht, alles, was ich anpacke, gelingt mir. Ja, im Wort steht, alles ist möglich, wenn ich glaube. Im Wort steht, dass du für mich bist. Im Wort steht, dass ich Segen sein darf. Im Wort steht, dass es super wird. Ja, das steht in deinem Wort. Also ich entscheide mich heute wieder neu, auch wenn es gerade nicht so ausschaut. Ich setze alles wieder auf deine Karte. Ich weiß nicht wie, Herr Jesus, aber ich setze auf deine Karte und übernimm du wieder neu das Steuerrad. Und es funktioniert. Es funktioniert. Wisst ihr, Ängste, Sorgen und so weiter kommen nur vom Teufel. Und er will dich unten halten. Er will nicht, dass du eine Ebene höher gehst, was ich vorher schon gesagt habe. Und das beste Beispiel dafür ist Hiob. Hiob hat gesagt, in Hiob 3, 25, 26 lesen wir, denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen und wovor mir graute, hat mich getroffen. Ich hatte keinen Frieden, keine Rast, keine Ruhe. Da kam schon wieder ein Ungemach. Ja. Hiob fand keine Ruhe mehr. Er hatte Ängste durch das, wenn, ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich kenne es von früher. Sobald du dir Ängste, Sorgen und so weiter zulässt, du findest keine Ruhe mehr. Deine Gedanken kreisen. Ja, du musst ja noch nicht mal viel machen, aber schon allein dieses Gedankenkreisen. Oh, und wenn das, na, du hast ja echt die Möglichkeit, mit deinen Gedanken das Allerschlimmste noch herbeizurufen. Aber du hast na klar auch die Möglichkeit, das Allerbeste herbeizurufen. Aber in dem Fall, wenn du Ängste und Sorgen, dann kreisen deine Gedanken. Und es, ach ja, jetzt möchte ich in deine Ruhe. Und die Gedanken fangen wieder an zu kreisen. Und oh, wenn das und jenes. Da muss man mal ein Stoppschild hinsetzen und sagen, Stopp. So nicht. Herr Jesus, neue Ausrichtung. Ja, Herr Jesus, du bist mein Leben. Du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Und alles wieder auf die Karte Jesus. Und ich kann Hiob da schon nachvollziehen. Ja, er hatte da Ängste, Sorgen, dass auch um seine Kinder, ja, dass die irgendwie Türen aufmachen für den Teufel und dass dann halt alles letztendlich zerstört wird. Das war letztendlich seine Angst, dass ihm alles geraubt wird, was er da hatte. Und letztendlich ist es dann ja auch gekommen. Ja, Hiob hat Kinder verloren, hat sein ganzes Hab und Gut verloren. Und irgendwann hat dann Hiob gesagt in Hiob 42, 5 bis 6, vom Hören und Sagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Hiob ist es aufgefallen, hat gesagt, ja, Herr, jetzt habe ich dich kennengelernt. Jetzt, wow, jetzt weiß ich, wer du bist. Und ganz ehrlich, nochmal von meiner Erfahrung heraus, also nicht, dass ihr das jetzt alles durchmachen müsst, versteht mich nicht falsch, ne? Also will ich auch gar keinem zureden oder zumachen, aber trotzdem, der Teufel hat versucht, mich zu töten. Der Teufel hat mir letztendlich den Krebs geschickt. Aber diese Zeit, in dieser Zeit bin ich so gewachsen mit Gott und ich habe Gott so kennenlernen dürfen wie noch nie zuvor. Gott hat das Negative zum Positiven umgedreht. Gott hat mir so sehr seine Liebe gezeigt, wo ich sage, wow. Es war eine harte Zeit für meine Seele, ja, kann ich nicht abstreiten. Und ich wünsche es auch keinem. Aber andererseits, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde es nicht missen. Ich habe Gott so tief kennengelernt. Gott hat mich so vorbereitet, auch dass ich jetzt hier stehen kann, euch ermutigen kann, dass ich für Leute beten kann, dass ich eine ganz andere Sicht habe auf die Welt, dass ich eine ganz andere Sicht habe auf das Wort Gottes mit allem drum und dran. Und ich sag danke, Herr. Ich sag wirklich danke, Herr, dass du mich rausgeholt hast. Danke, Herr, dass du mich nicht nur rausgeholt hast, sondern dass du noch eins draufgesetzt hast und es super genial, ja, ich bin glücklich heute, ja, ich bin sowas von glücklich heute, ich bin gesund heute und ich kann sagen einfach nur, danke Herr, dass du noch eine Schippe draufgelegt hast, ja. Und das ist auch, was Hiob letztendlich sagt, Hiob 42, 10 und folgende heißt es, und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Und Hiob lebte noch nach diesen Ereignissen noch 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder, 4 Generationen. Und Hiob starb, alt und der Tage satt. Wisst ihr? Es war eine kurze Zeit, wenn wir das lesen. Hat der Pastor schon mal drüber gepredigt, wo Hiob letztendlich gelitten hat, in Anführungszeichen. Aber danach kam noch mal eine ganz krasse Herrlichkeit auf ihn. Und er lebte, bis er 140 war. Und er hatte viel mehr wie vorher und hat die Kinder seiner Kinder gesehen. Und das ist Gott. Das ist Gott. Und das möchte ich euch einfach auch zusprechen. Wenn ihr in Situationen seid, Schlimmes vielleicht auch erlebt habt in eurem Leben, ja, wenn ihr vielleicht auch, ja, wie gesagt, nicht mehr weiter wisst und so weiter. Geht in die Ruhe Gottes ein. Gebt's ihm ab. Und Gott wird euch rausholen. Und er wird euch nicht nur rausholen, sondern er wird euch noch weiter hochheben. Ja, er wird es noch besser machen, als dass du dir das jemals hättest vorstellen können. Ja, wenn du einfach nur auf ihn vertraust, wenn du einfach nur diesen Glauben einsetzt und sagst, ja, Herr, ich glaub's dir. Ja, Herr, ich möchte es. Ich glaub dein vollbrachten Werk. Ich gehe in diese Ruhe ein. Ich möchte mir keine Hektik mehr machen, keinen Stress mehr machen, sondern ich möchte einfach geführt von dir, Heiliger Geist, jeden Tag aufs Neue deine Herrlichkeit einfach sehen, erleben und weitergeben. Das ist unser Job hier. Das ist unsere Aufgabe hier. Gott sitzt im Himmel, er ruht. Jesus ist im Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Ja, und jetzt bist du und ich hier auf dieser Welt. Und wir sind jetzt dran. Wir sind jetzt dran, aber wir müssen uns nicht alleine machen, sondern er hat uns den Beistand gegeben, den Heiligen Geist, der in uns lebt. Aber wir sollten uns nicht hinstellen und sagen, hey, ich kann es besser wie du, ich weiß es besser wie du, ich mach's jetzt einfach so, wie ich denk. Sondern wir dürfen einfach reingehen in dieses vollbrachte Werk. Wir dürfen einfach reingehen in diesen Strom. Wir dürfen es ihn einfach machen lassen und sehen, wie viel Frucht da rauskommt. Ja. Es ist, ja, ich kann's nur empfehlen, weil Gott sagt in 1. Petrus 5, 6 bis 7 steht, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit ihr euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Demütigt euch unter die Hand Gottes, unter die mächtige Hand Gottes. Wie demütigen wir uns unter die Hand Gottes, indem wir sagen, wir sind so arm, wir sind so schlecht, oh, wir können gar nichts. Nein. Wir demütigen uns unter die mächtige Hand Gottes, indem wir sagen, Herr, ich kann's nicht, aber du kannst es. Du bist mächtig, du bist groß, du bist stark. Ich geb mich dir ganz hin. Ich gehe in deine Ruhe rein. Ich gehe in dein vollbrachtes Werk hinein, Herr Jesus. Ja, das ist Demütigung. Das ist Demütigung unter dem Wort Gottes. Ja, das ist richtige. Ja, damit machst du's. Aber nicht mit der Haltung, oh, und morgen wird alles so schlimm und morgen wird alles so schlecht, weil Gott es nicht gut mit mir meint. Nein, sondern Demütigung heißt unter dem Wort Gottes. Gottes Wort sagt, mir geht's gut. Gottes Wort sagt, ich gehe von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich gehe von Sieg zu Sieg. Und das sollte auch deine Erwartungshaltung sein. Demütigung heißt nicht was Schlechtes. Demütigung heißt nicht, wow, jetzt wird alles schlimm. Sondern Demütigung heißt letztendlich, ich gehe unter das Wort Gottes und alles wird super gut. Das heißt es. Das ist die Wahrheit von Gott. Das ist es, was Gott möchte für dein Leben. Er möchte, dass es dir gut geht. Halleluja. Deswegen, lasst uns wirklich diese Position der Ruhe einnehmen, die Jesus ja uns letztendlich gegeben hat. Ist diesen Überfluss der Gnade. Er liebt uns so sehr, ja. Und da dürfen wir immer, immer weiter reingehen. In 2. Petrus 1, Vers 2 heißt es noch, Gnade sei mit euch und Friede in Fülle durch die Erkenntnis Gottes und Jesus. Umso mehr wir in diese Erkenntnis, in dieses Wort Gottes reingehen, umso mehr Friede und Gnade werden wir letztendlich erleben in unserem Leben. Und da möchte ich dich wirklich ermutigen, ja, da ja reinzugehen in dieses neue Leben. Du bist eine neue Schöpfung. Du hast nicht dieses weltliche Leben. Du bist rausgeholt. Du bist versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich seines Sohnes. Und wir dürfen, ist immer so doof, hört sich immer so doof an, aber wir dürfen da drin leben. Gott möchte es für dein Leben immer mehr und mehr und mehr und mehr, dass du immer mehr an diese Erkenntnis reinkommst, dass du immer mehr diese Erkenntnis seiner Liebe hast. Wenn du weißt, dass Gott der Himmel und Erde erschaffen hat, dich so sehr liebt, dass er dich niemals zu Fall lassen kommen wird, weißt du, dann kannst du ihm vertrauen. Dann kannst du sagen, ja, Herr. Dann kannst du sagen, ich setze alles auf diese Karte, Jesus. Und das möchte Gott. Er möchte es so sehr für seine Kinder, dass sie sich nicht abrackern, abmühen, in Hektik verfallen, wie die Welt lebt. Das möchte er nicht. Weil diese Welt lebt letztendlich nach den Maßstäben vom Teufel. Und nach allem, was der Teufel auch letztendlich dieser Welt reingegeben hat. nämlich Tod und Leid und Mangel. Gott ist aber nicht Tod, Leid und Mangel. Gott ist Leben. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Zoe-Leben, das göttliche Leben. Und das ist in dir und in mir. Und das muss jetzt endlich mal raus, sage ich jetzt einfach mal so. Das muss raus bei uns allen. Wir müssen dieser Welt endlich mal zeigen, dass wir nicht mehr normal sind, sondern dass wir außergewöhnlich sind, weil Gott in uns lebt. Ja. Es kann nicht mehr so weitergehen, dass der Teufel in dieser Welt die Christen nach links und nach rechts schuckt, die Gemeinden gegeneinander auffetzt und so weiter. Es ist aus meiner Sicht geistlich gesehen, es ist genug. Er hat's lang genug gemacht. Es ist endlich an der Zeit, dass wir aufstehen, dass wir aus dieser Ruhe heraus leben, unseren Stand einnehmen und im Leben herrschen, so wie es auch das Wort Gottes sagt. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Und du kannst in diesem Leben herrschen, wenn du ein Sohn oder eine Tochter Gottes bist. Ja. Und ich habe das einfach immer auf dem Herzen, auch die Gelegenheit zu geben, wenn du Jesus noch nicht kennst in deinem Leben, ja, dass du einfach die Chance hast, ihn aufzunehmen, ob es am Livestream ist oder hier ist. Und da möchte ich jetzt einfach gerne an dich übergeben, dass du einfach da noch übernimmst. Und wenn jemand Jesus noch nicht angenommen hat, dass er einfach die Chance davon bekommt. Genau, danke Christian. Ja, ich möchte euch bitten, dass ihr einfach mal alle aufsteht zusammen. Halleluja. Genau, und ich habe mich wirklich in deiner Predigt wiedererkannt, Christian, weil ich habe wirklich mein Leben so gelebt, wie es du gesagt hast. Ich war getrieben von meinen Emotionen, ich war getrieben von meinen Ängsten, ich war getrieben von den Sorgen des Lebens. Und ich habe mich danach gestrebt, ich habe mich danach ausgestreckt, wirklich nach Frieden. Ich habe mich danach gesehnt, endlich zur Ruhe zu kommen, nachts schlafen zu können, dass ich wirklich in der Ruhe bin. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es mit Yoga versucht, aber selbst Yoga hat mich nicht runtergebracht, sondern ich habe mich dabei gelangweilt und meine Gedanken haben sich weitergedreht. Aber ich möchte heute sagen, es gibt eine Möglichkeit, in diese Ruhe zu kommen. Es gibt eine Möglichkeit, in dieses freie Leben zu kommen. Es gibt eine Möglichkeit, dieses Zoe-Leben zu kommen. Und diese eine Option, die du hast, ist Jesus. Dieser Jesus hat die Macht, deine Gedanken zu kontrollieren. Dieser Jesus hat die Macht, dich aus deinen Emotionen rauszuholen, dass du dich nicht mehr von deinen Emotionen kontrollieren lassen musst. Dieser Jesus hat die Kraft, dich in Frieden zu bringen. Und er streckt die Hand jetzt zu dir aus und sagt, mein Kind, komm in meinen Frieden, komm in meine Ruhe, komm zum Vater und finde Ruhe, komm in den Frieden. Und es ist nur eine Entscheidung notwendig, weil uns trennt von Gott die Sünden in unserem Leben. Uns trennt, dass wir ohne Gott leben. Und wir können einfach nicht so hingehen und sagen, hier bin ich, sondern wir müssen wirklich diesen ganzen Ballast, diesen Rucksack mit all den Sünden, die wir haben, loswerden. Weil Gott ist heilig. Gott ist heilig und er lädt dich heute ein, dass du ihm wirklich alles abgibst, was dich von ihm trennt. All diese ungöttlichen Beziehungen, vielleicht auch sexuell vor der Ehe, all diese Drogenprobleme, alle Süchte. Er möchte heute alles aus deinem Leben rausnehmen. Und wenn du das möchtest, es ist eine Entscheidung, die du treffen kannst heute, wo du sagst, Jesus, es tut mir so leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Jesus, vergib mir die Sünden in meinem Leben. Komm in mein Leben, weil er hat die Bestrafung getragen, die du verdient hast, für alles, was du falsch gemacht hast. Weil die ultimative Bestrafung ist, dass wenn wir sterben, dauerhaft getrennt sein werden von Gott, was bedeutet, dass wir in die Hölle kommen. Aber Jesus ist als der Sohn Gottes vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen. Er war als sündloser Mensch, starb er am Kreuz für dich und mich. Er trug die Bestrafung für dich und mich, damit wir heute leben können, damit wir heute frei sein können, damit wir heute Frieden haben können. Und er ist auferstanden, er lebt heute noch. Und wenn du heute wirklich in dieses Leben eintreten möchtest, wenn du heute frei sein möchtest, dann ist es ein Gebet, eine Entscheidung, das du heute machen kannst. Und ja, ich möchte gern mit dir jetzt zusammen beten. Ich möchte gern für dich beten. Und wenn du heute zu Jesus kommen möchtest, wenn du heute wirklich frei sein möchtest, dann darfst du mir gern ein Handzeichen geben, dass ich mit dir und für dich bete. Ja, Ja, zeig wirklich, es ist ein heiliger Moment zwischen dir und Gott. Es geht gar nicht um mich, es geht nicht um deinen Nachbarn, es geht nicht um deine Eltern, sondern es geht jetzt, das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Ja, schließt wirklich einfach mal die Augen und frag Gott in eurem Herzen, Jesus muss, ja Gott, soll ich jetzt hier vorne sein? Soll ich diesen Schritt wagen, mit dir mein Leben zu beginnen? Soll ich jetzt wirklich hier vorne sein? Und wenn du dieses Ziehen in deinem Bauch hast, wenn der Heilige Geist wirklich bei dir ist und dich wirklich ja herausfordert, sagt, ja, geh diesen Schritt, es ist der richtige Schritt, es ist der richtige Schritt, dann möchte ich dich bitten, dass du die Hand hebst und Gott und mir ein Zeichen gibst, dass du heute diesen Schritt gehen möchtest. Ja, gib mir wirklich ein Zeichen, wenn du heute diesen Schritt gehen möchtest, mit Gott, mit Jesus, wenn du heute frei sein möchtest. Halleluja. Und der Christian hat es erwähnt, es bedarf diesen Schritt der Demut, dass ich sage, ich kann's nicht alleine. Ich kann's nicht alleine. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich verzweifelt, Gott. Dann gib mir ein Zeichen. Dann gib mir ein Zeichen. Dann will ich mit dir und für dich beten. Halleluja. Und auch wenn du am Livestream diesen Schritt gehen möchtest, dann gib Gott ein Zeichen. Halleluja. Er sieht dich. Und ich würde jetzt einfach euch einladen. Ich möchte euch das Gebet vorbeten und ihr dürft gern alle mitbeten, wo ihr wirklich Jesus in euer Leben einladet. Ihr könnt einfach sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich schaff's nicht ohne dich. Ich brauch dich verzweifelt. Ich vertraue dir ab heute, Jesus. Vergib mir meine Sünden. Ich will dir ab heute nachfolgen. Danke, Jesus, dass du jetzt in mein Herz kommst. Danke, dass du meine Sünden vergibst. Und danke, dass du den Weg zum Vater öffnest. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja, und ich möchte dich einladen, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, du auch am Livestream, dann komm auch gern nach Ende des Gottesdienstes zu uns oder schreib uns eine E-Mail. Wir möchten dich total gern kennenlernen und auch weiter für dich beten. Amen. Ich hatte gerade noch einen Eindruck, heute ist irgendwie der Livestream dran. Eine jüngere Frau, 25, 30, du hast gerade mitgebetet bei dem Gebet, du hast dein Leben Jesus gegeben und du hast eine Autoimmunerkrankung und Jesus möchte dich da einfach heilen und ich möchte ganz kurz noch für dich beten. Und ich danke dir jetzt, Herr Jesus, für vollständige göttliche Heilung jetzt in diesem Körper. Jede Autoimmunerkrankung muss jetzt weichen in Jesu Namen, auch wenn die Ärzte gesagt haben, das wird nie wieder weggehen. In Jesu Namen, du bist größer, du bist stärker und ich spreche jetzt vollkommene göttliche Heilung in diesen Körper hinein und zwar jetzt in jede Zelle dieses Körpers. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen. Auch du kannst uns schreiben an wunder@glorylife.de. Genau, lass uns dein Zeugnis wissen.